Meine Tante aus Russland hat einen Urlaub geplant. Otto ist so hyperaktiv, bemerkt sie etwas kritisch. Russische Eier und Kaviar gibt's nicht in meiner Lieblingsbar. Russische Eier und Kaviar gibt's nicht in meiner Lieblingsbar. Aus den Staaten sucht Unterkunft bei mir. Eva ist leicht eingeschnappt, bemerkt er etwas kritisch. Russische Eier und Kaviar gibt's nicht in meiner Lieblingsbar. Russische Eier und Kaviar gibt's nicht in meiner Lieblingsbar. Aus Russland hat einen Urlaub geplant. Das Klo ist schon wieder verstopft. Bemerkt sie etwas kritisch. Russische Eier und Kaviar gibt's nicht in meiner Lieblingsbar. Russische Eier und Kaviar